Domian. Das 1Live-Talkradio. 0800 5678 111. Im WDR-Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. Hallo Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live-Talkradio zu einer freien Themennacht. Ihr könnt mich anrufen, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, ganz egal über welches Thema. Die Telefonnummer noch einmal 0800 5678 111 und die erste Anruferin heute Nacht heißt Jennifer. Stimmt, hallo. Ne? Hallo Jennifer. Ja. Und du bist 18 Jahre alt. Ja, genau. Ich grüße dich. Um was geht's? Und zwar meine Freundin, die bedroht mich, wenn man so will. Ich bin ihr hörig. Also ich muss ihr hörig sein, sonst kriege ich Ärger. Wie alt ist deine Freundin? Auch 18. Auch 18. Wie lange seid ihr schon befreundet? Fast 10 Jahre. Also eine richtige so eine Sandkastenfreundschaft. Ja, fast, genau. Ne, kann man sagen. Ja. Ist es deine engste, so die Busenfreundin, wie man so sagt? War sie mal, bis sie jetzt angefangen hat mit sowas. Was genau macht sie denn? Was mit wie bedrängt sie dich denn oder inwiefern bist du abhängig von ihr? Ja, also sie hat das zum Beispiel schon mal gemacht, dass sie mich bei uns in der Stadt auf dem Marktplatz verkauft hat. Wie bitte? Also ja. Sie hat dich auf dem Marktplatz verkauft? Ja, also sie hat zu Jungs gesagt, die da ankamen, hat sie gesagt, geht mit 20 Mark und dann könnt ihr die mitnehmen. Also ich hoffe doch, ja, und die Jungs? Die Jungs haben sich natürlich darauf eingelassen und haben mich mitgenommen, die haben aber nichts gemacht, so nicht, es war halt nur ein dummer Scherz. Aber das fand ich von ihr halt nicht gut und sie hat gesagt, wenn ich nicht mitgehe, dann kriege ich Ärger. Wie lange ist das her? Das ist schon eine etwas längere Zeit, das war eins von den ersten Sachen, die sie mitgemacht hat. Ja, aber ist wichtig so zu wissen, du bist jetzt 18, wie alt warst du da? 16? Naja, immerhin, auch schon 16. Das ja, war ja von ihr so irgendwie ein bisschen geckhaft gemeint, ja, aber sie hat's gemacht, ne? Ja, genau. Ja. So fing's an, fing schon nicht schön an. Nee. Was ist denn, erzähl mal so ein Beispiel, ein paar Beispiele so aus aktuellerer Zeit. Ja, zum Beispiel, dass ich mir jetzt, wenn's jetzt wieder zum Sommer hingeht, so letzte Woche war das, da musste ich mir dann kurze Röcke anziehen und sie hat dann halt gesagt, dass ich dann mit ihr in die Stadt gehen soll und da halt die Männer anlabern muss. Also sprich für sie, dass ich für sie dann sozusagen einen Freund suche, sozusagen jetzt. Du sollst dich aufreizend anziehen und für sie einen Freund suchen? Ja, weil meine Freundin, sie sagt immer, sie sieht nicht gut aus und da muss sie andere Hilfe haben. Und hast du das dann auch gemacht? Ich kriege von ihr Schläge, wenn ich es nicht mache, sagt sie. Und ich habe Angst vor ihr. Hast du es denn dann gemacht? Ja, hab ich. Und du hast tatsächlich Jungs angesprochen? Und die ja, irgendwie hab ich auch. Und die dann mit ihr bekannt gemacht, die Jungs? Genau, ja. Hab ich auch gemacht, ja, weil sie das so wollte. So, das war ein weiteres Beispiel. Jetzt sag uns bitte noch eins. Sie sagt, ich soll in Geschäfte gehen, sie hat kein Geld und ich soll ihr Zigaretten klauen. Und das machst du auch? Ich muss, also ich, im Endeffekt habe ich keine andere Wahl, weil ich auch Angst habe, dass sie handgreiflich wird. Sie ist schon handgreiflich geworden, das heißt, ich weiß, wie sich das anfühlt. Das heißt, du hast wirklich jetzt allen Ernstes für deine Freundin geklaut? Ja. Zigaretten geklaut? Ja. Wie oft ist das schon vorgekommen? Das kommt das Öfteren vor, wenn sie wieder mal kein Geld hat. Also, das ist schon sehr oft vorgekommen, dass du Zigaretten hast mitgehen lassen und bist Gefahr ja gelaufen, dass man dich erwischt. Genau. Und dass du die Polizei in den Hals bekommst und eine Anzeige. Ja, genau. Das muss ich für sie machen. Ich bin ganz ratlos. Und nee, ich bin nicht ratlos, ich bin ganz entsetzt letztendlich, Jennifer. Du bist eine junge Frau von 18 Jahren und lässt so etwas mit dir machen. Du sagst, weil du Angst vor der Frau hast, weil sie dich schlagen würde. Ja, ich habe Angst. Sie hat schon zugeschlagen und ich weiß halt, wie sich das anfühlt, wenn sie zuschlägt. Und sie schlägt nicht zu knapp zu. Also sie haut dann auch richtig zu. Aber das ist doch dann überhaupt gar kein Verhältnis mehr, was ihr miteinander habt. Das ist doch nur noch ein Abhängigkeits- und ein Angstverhältnis. Ja, genau. Und wenn ich aber nicht das tue, was sie sagt, wenn ich mich jetzt abkapseln würde, ich habe einfach Angst, weil sie könnte alles meinem Vater erzählen, was ich gemacht habe und das dann alles umdrehen, weil mein Vater kennt sie ja auch und ich kenne ihren Vater ja auch und ich kann das auch eigentlich niemandem erzählen, weil... Aha, also kommt jetzt auch noch die Angst vor Erpressung dazu. Ja, genau. Gut, das ist aber jetzt eine Spirale, ne, in der du dich da befindest. Ja. Und ist es keine Lösung, in der Spirale sich weiter zu bewegen? Denn es wird immer schlimmer und es wird immer komplizierter für dich. Ja, Das heißt, da muss ein Ausbruch stattfinden, wie auch immer. Aber erstmal müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass ein Ausbruch stattfinden muss. Ja, aber ich weiß nicht wie, weil ich auch Angst habe. Ist mir klar. Das ein oder andere Beispiel ist ja vielleicht nur ganz, ganz lustig oder eher harmlos, für dich nicht lustig und auch nicht harmlos, aber die Geschichte mit dem, dass sie dich animiert zum Klauen, ist da noch Schlimmeres schon mal passiert, wohin sie dich animiert hat, dass du das tun sollst, außer Zigaretten klauen? Nein, also es geht hauptsächlich jetzt nur so um kleine Sachen, wenn sie mal Lust hat auf was Süßes oder wenn sie halt mal Zigaretten will. Aber genau so fängt es an. Irgendwann sagt sie zu dir, hier, klauen wir mal die Jacke oder die Schuhe oder sowas. Ja, davon muss ich ausgehen, dass sie das irgendwann macht. Mhm. So, und da muss jetzt ganz, ganz, ganz schnell ein Riegel vorgeschoben werden. Ich weiß aber nicht wie. Indem du wirklich jetzt erstmal auch das Risiko in Kauf nimmst, dass sie vielleicht heftig reagiert. Mhm. Bluff ganz einfach. Sag, dass du das nicht mehr machen wirst. Von heute ist Schluss. Und du wirst sie anzeigen. Du gehst zur Polizei, wenn sie dich nicht in Ruhe lässt. Und im Übrigen wirst du alles deinem Vater erzählen. Damit da schon mal den Wind aus den Segeln genommen ist, dass sie dich anfängt zu erpressen. Ja, aber dann habe ich halt die Angst, dass sie zuschlägt. Mhm. Das ist auch noch das Problem, weil sie schlägt ja auch zu, das weiß ich ja. Mhm. Dann verbinde das gleich am Anfang mit der Drohung. Wenn du auch nur einen Ansatz wagst, mich zu verletzen, hast du sofort eine fette Anzeige am Hals. Ich glaube, dass sie auch ein bisschen mit deiner Ängstlichkeit spielt. Die weiß ja, ne? Ich weiß, dass ich Angst habe. Genau, sonst wäre es ja gar nicht so weit gekommen, wie es jetzt gekommen ist. Ja. Das heißt jetzt, ich glaube, dass es die halbe Miete schon ist, wenn du richtig selbstbewusst auftrittst. Dass die kapiert, du meinst das jetzt wirklich endgültig ernst. Ja, ich rechne dann natürlich auch immer mit, dass sie vielleicht irgendwann damit aufhört, weil sie war früher ja nie so. Nee, aber darauf kannst du das nicht mehr hoffen. Das ist nicht die Lösung, Jennifer. Die Lösung liegt in deinem Verhalten. Du musst jetzt sagen, so und so läuft das jetzt, ich mach's nicht mehr mit. Mensch, du läufst doch Gefahr, dass du eine Anzeige wirklich an den Hals bekommst. Ja. Und dass für dich schlimme Verwicklungen entstehen, wenn du für das Mädchen klaust. Abgesehen von all den ganzen Demütigungen, die damit verbunden sind. Ja, klar. So, jetzt würde ich vorschlagen, du sprichst noch ein paar Worte mit meinem Psychologen. Vielleicht hat der auch noch den einen oder anderen heftigen Trick für dich bereit, den du anwenden könntest bei den Mädchen. Aber ganz klar ist, du darfst es nicht mehr machen. Du musst jetzt deine Sache durchziehen und darfst nicht weiter Sklavin dieser Frau sein. Ja, ist okay. Absolut. Ne? Ja, gut. Du legst auf, Peter, das ist mein Psychologe, heute Nacht, ruf dich an. Okay, mach ich. Gutes Gelingen. Ja, gut, tschüss. Danke. Tschüss. Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Nächster Anrufer ist Frank. Frank ist 46 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Frank. Was ist dein Thema? Ich habe ein Problem, und zwar ich habe alles, was ich geliebt habe, im Leben verloren. Und habe selbst nur noch eine kurze Zukunftsperspektive. Und komme einfach damit nicht klar. Magst du erzählen, was du alles verloren hast, was dir sehr wichtig war? Ich kann es dir nur kurz schildern. Mhm. Ich bin, wie gesagt, 46 Jahre alt und habe eigentlich, als ich 20 war, eine nette Bekannte kennengelernt. Ja. War mit ihr jahrelang zusammen. Habe, wie gesagt, jahrelang mit ihr guten Kontakt gehabt, war mit ihr zusammen. Und sie hat dann einen Sohn geboren, von mir war. Und wie gesagt, ich war damals ca. 22. Ja. Und es ist leider Gottes der Kontakt auseinandergegangen. Sie hat mir den Umgang mit meinem Kind verboten. Mhm. Es waren einige hundert Kilometer Entfernung. Mhm. Heißt, mein Sohn ist ohne mich aufgewachsen. Er hat es nie verstanden. Mhm. Wir hatten erst, als er wieder 20 Jahre alt war, Kontakt zueinander. Es war sehr dürftigen Kontakt. Mhm. Dann zum Schluss doch besser. Und ich muss sagen, er hat dann ein Studium in den USA bekommen, hat Arzt studiert. Ja. Und ich muss sagen, er ist leider Gottes vor 7 Wochen verstorben. Er hatte einen Gehirntumor. Mhm. Und wie gesagt... Hast du von seiner schweren Erkrankung gewusst oder hat dich das völlig überrascht, die Nachricht? Nein, wir hatten eigentlich von der Erkrankung erst 8 Monate vorher gewusst. Du sagst wir, wer ist wir? Also seine Mutter und ich. Mhm. Und wie gesagt, wir hatten keinen guten Kontakt, die Mutter und ich. Mhm. Und er hat mir das dann selbst erklärt und hat gesagt, komm, das kriege ich schon auf die Reihe und es wird schon. Mhm. Und wie gesagt, das ist eigentlich Er ist in den USA verstorben. Er ist in den USA verstorben und ich muss sagen, ich hatte eigentlich in letzter Zeit nur noch Telefonkontakt mit ihm. Mhm. Und das ist eigentlich... Du hast gerade am Anfang gesagt, du hast alles verloren, was dir sehr lieb war und das für dich wichtig war. Jetzt hast du mir erzählt, dass du deinen Sohn verloren hast. Ist noch irgendetwas Schlimmes passiert? Ja, ich hatte dann nochmals in meinem Leben zwei Bekanntschaften. Eine Bekannte, die war von 1985 bis 87 und auch die hätte ein Kind von mir bekommen, was eigentlich immer mein Wunsch war, Familie zu haben. Mhm. Sie ist in der Nacht der Entbindung verstorben. Mhm. Und einen Tag später, mein zweiter Sohn, der war einen Tag alt. Und ich war dann schon sehr schockiert und musste eigentlich zuerst mich wieder etwas sammeln. Mhm. An was ist der kleine Junge verstorben? Am plötzlichen Kindstod. Am plötzlichen Kindstod, mhm. Und wie gesagt, das war dann natürlich ein sehr harter Schlag. Mhm. Das war 1987, ja. Hast du denn das ist ja schon sehr lange her, 87, hast du in den Jahren darauf, in den letzten Jahren nochmal eine Beziehung gehabt? Ja, ich hatte nochmal eine Beziehung und zwar ist die, vor 2,5 Jahren hat die begonnen. Mhm. Und es war eine jüngere Partnerin, sie war, muss ich sagen, damals 21, als ich sie kennengelernt habe. Ja. Und wir hatten uns gut verstanden. Und ich habe eigentlich immer, muss ich sagen, eine Familie haben gewollt und ja auch, sie konnte aber leider keine Kinder kriegen. Mhm. Und ich hatte dann damals durch puren Zufall von meinem Beruf her einen Jungen kennengelernt in einem Café, der etwas hilflos und hilfsbedürftig da saß und habe mich dessen angenommen und wie gesagt, habe dann eben erfahren, dass er keinen Vater hat, bei seiner Mutter alleine wohnt und eben mehr oder weniger immer alleine ist, keine Freunde hat und mit dem Leben eigentlich nicht klarkommt. Wie alt war der Junge da? War damals 12,5. Hast du ihn adoptiert? Nein, habe ich nicht, sondern wir haben eigentlich das nur so gemacht, dass wir uns freundschaftsmäßig öfters getroffen haben. Also wir heißt dann deine damalige Freundin, er und du? Freundin und der Junge eben und ich. Aber und diese Verbindung, diese Freundschaft gibt es auch nicht mehr im Moment? Diese Freundschaft gibt es leider nicht mehr, da meine damalige Lebenspartnerin letztes Jahr im August verstorben ist. Die ist auch verstorben. Sie hatte Krebs. Mhm. Und ich hatte dann... Diesen Jungen, gibt es den noch in deinem Umfeld? Ja, es gibt ihn noch in meinem Umfeld. Er war eigentlich, muss ich sagen, bis vor 3 Wochen bei mir. Mhm. Es war ein Kompromiss seiner Mutter, weil die damals nicht mit ihm klargekommen ist. Und ich habe mich seiner angenommen. Ich habe ihn eigentlich wie meinen eigenen Sohn behandelt. Warum ist er jetzt nicht mehr bei dir? Seine Mutter, muss ich sagen, hat eine psychische Krankheit, hat es eigentlich nur kurzfristig damals toleriert und hat es vor 3 Wochen in einem Krankenhaus, wo eine schwere Erkrankung der Psyche bei ihr festgestellt wurde und sie hat einfach gesagt, wenn sie wieder nach Hause kommt, hat er wieder zu Hause zu sein, weil sie sich als schlechte Mutter fühlt. Jetzt verstehe ich auch deine Aussage, dass du alles verloren hast, was dir... muss ich sagen, noch nicht alles. Und zwar wurde bei mir selbst, ich habe vor, also ich, bevor ich damals meine letzte Bekannte kennengelernt habe, ich war eigentlich immer krank und dann haben die Ärzte immer gemeint, es sei psychisch, ich sollte mir einen Lebensinhalt suchen und. Und unter anderem wurde doch eine schwere Erkrankung festgestellt und zwar damals beginnend war das eigentlich mit dem Darm ein Problem. Mhm. Und es hat sich so rauskristallisiert, dass ich habe das jetzt vor 4 Monaten erfahren, eigentlich Darmkrebs im Endstadium habe. Ja. Und habe ungefähr noch zwischen 6 und 10 Monate vor mir. Rufst du jetzt von zu Hause aus an oder aus einer Klinik? Nein, von zu Hause aus. Von zu Hause aus. Das heißt, du hast eigentlich jetzt von deinen Ärzten auch dein Todesurteil mitgeteilt bekommen. Ich habe eigentlich selbst lange gebraucht, damit klarzukommen. Mhm. Habe das eigentlich verdrängt. Kommst du damit klar jetzt? Mit meiner Diagnose selbst, muss ich sagen, muss ich mich abfinden, mit dem ich eigentlich nicht klarkomme oder mit was ich nicht klarkomme. Es ist eigentlich das, dass mir jetzt der Kontakt zu dem jetzt mittlerweile 15-jährigen Jungen verboten wird. Mhm. War das so das Einzige, was dir noch geblieben war, so an positiver Verbindung? Ich habe meinen damaligen Freunden alles losgesagt und habe eigentlich, weil ich eben schon am Boden war in meinem Leben, nur noch auf dieses konzentriert und ich habe jetzt auch gewisse Freuden und Sachen im Leben miterleben dürfen noch, die ich eigentlich früher nicht gekannt habe. Das bedeutet jetzt, dass seitdem der Junge auch aus deinem Leben verschwunden ist, bedeutet das, dass du ganz allein, wirklich ganz alleine bist? Ich muss sagen, ich bin seit 2 Jahren in Frührente, weil eben damals die Krankheit festgestellt wurde. Mhm. Lebe jetzt mittlerweile von meiner Rente. Entschuldigung. Aber ich wie gesagt, eigentlich keinen Tagesinhalt mehr. Er war mein Tagesinhalt und es war mein Lebenselixier. Also das bedeutet wirklich für dich, dass du ganz, ganz alleine jetzt bist. Muss ich ehrlich sagen, ich habe keinen einzigen Freund, ich habe keine Bekanntschaft, ich weiß nicht, wo ich hingehen soll, ich kann mit niemandem reden. Was machst du den ganzen Tag über in deiner Wohnung? Ich muss sagen, ich habe damals ich hätte das so geplant gehabt, dass meine Lebenspartnerin und der Junge gemeinsam mit mir in ein Haus ziehen, haben ein Haus gemietet, haben uns das schön eingerichtet. Leider Gottes ist meine Lebenspartnerin, wie gesagt, dann verstorben. Mhm. Dann bin ich mit dem Jungen alleine da eingezogen. Und das waren so damals die Pläne und das, was du damals gemacht hast. Und meine Frage gerade war, was du jetzt so den Tag machst. Jetzt mache ich gar nichts mehr. Sitzt einfach so rum und... Sitzt einfach nur rum, mal da, mal hier. Manchmal lenke ich mich ab, indem man mal Hausarbeiten oder Sonstiges erledigt. Aber wie gesagt, seit die 3 Wochen jetzt, wo ich da ganz alleine bin... Und das war wahrscheinlich jetzt auch so ein Grund für dich zu entscheiden, ich rufe da jetzt mal an bei dem wildfremden Menschen und unterhalte mich mal mit dem ein bisschen, weil ich gar keine Möglichkeit habe, sonst mich irgendwie zu unterhalten. Einfach nicht mehr klar, ich kann das einfach nicht mehr verstehen, warum das so ist. Mhm. Und meine Grenzen, weißt du, es ist so, jeder Mensch sagt, mit jedem Schicksalsschlag, den man erlebt, wird man härter im Nehmen. Mhm. Stimmt aber nicht. Nein, das ist bei jedem Menschen mit Sicherheit unterschiedlich. Ich muss sagen, ich bin wirklich so verzweifelt, ich höre deine Sendung jetzt Ewigkeiten schon. Und ich muss sagen, ich habe öfters jetzt versucht anzurufen und ich komme einfach damit nicht klar. Ich kann die Welt nicht mehr verstehen. Warum muss man alles, was man liebt, im Leben hergeben? Warum? Ich habe wirklich, ich habe alles verloren. Überleg mal, 3-mal eine Bekannte, Lebenspartnerin, 2 Kinder. Weißt du, was das heißt, wenn ein totes Kind auf deinem Bauch eine Nacht liegt? Ich habe es nicht hergegeben. Ich habe die Welt nicht mehr verstehen können damals. Ich habe die Welt jetzt mit meinem Sohn nicht mehr verstehen können. Hast und ich muss sagen, mein einziger Anhaltspunkt war eben der Junge, der bei mir da war, weil ich einfach gewusst habe, er war früher, muss ich sagen, er hat damals Drogeneinfluss gehabt, er hat Alkoholprobleme gehabt, es war alles weg. Er ist in der Schule fast sitzen geblieben. Er ist jetzt einer der Besten in der Schule. Er ist mit seinen Geschwistern, die er hat. Weißt du, Frank, wenn du das so erzählst, geht mir und ich glaube ganz vielen Leuten, die jetzt zuhören, das wirklich zutiefst zu Herzen. Das ist in Ordnung und ich verstehe die Welt nicht mehr. Ja, und ich auch nicht. Es gibt Schicksalskonstellationen bei Menschen, wo man auch, wenn man sich das anhört, fragt, warum nur? Warum ballt sich da alles Leid an und um eine Person herum? Das hat doch jeder Mensch. Ich weiß es auch nicht. Ich weiß es nicht. Es tut mir so sehr leid für dich, dass du das so ertragen musst und dass du jetzt auch noch selbst so erkrankt bist. Ich habe mich jetzt mit meiner Krankheit abgefunden und das Einzige, das ich mir wünschen würde, entweder einzuschlafen und nicht mehr wach zu werden oder einfach die Zeit vordrehen zu können. Um einfach dieser Situation der Einsamkeit zu entweichen. Ich überlege nur noch, wenn ich jetzt abends ins Bett gehe, mich beschäftigt der Gedanke, warum, wieso, warum? Frank, hättest du denn, wäre das für dich schön oder zumindest etwas erleichternd, wenn du vielleicht noch mit dem einen oder anderen Menschen sprechen könntest, wenn du so telefonisch zumindest Kontakt hättest mit Leuten? Ja, sicher wäre es vielleicht nicht schlecht, um an auf andere Gedanken zu kommen, aber das Problem ist, ich möchte niemanden mehr belasten. Ich habe das gesehen, egal wo ich mein Herz daran hänge. Bei mir dauert es immer lange, bis ich sage, okay, der ist in Ordnung, der Mensch, den kannst du vertrauen. Und wie gesagt, bis sich dann etwas aufbaut. Und das ist einfach bei mir, ich bin schon zu oft vom Leben eben enttäuscht worden mit den Schicksalsschlägen. Ich möchte dich was fragen. Bitte? Ich möchte dich etwas fragen. Ja, bitte. Ich bin ganz sicher, dass nach diesem Gespräch und nach dem, was du gesagt hast, bei uns eine ganze Menge Angebote einlaufen werden, per Fax oder per Telefon, die gerne mit dir noch Kontakt haben möchten. Dürfen wir das an dich weiterreichen? Ja, ich habe jetzt bloß noch eine andere Frage. Wie würdest jetzt du entscheiden? Und zwar, ich habe mir eigentlich gedacht, jetzt bei uns jetzt hier alles aufzugeben, weil die Einsamkeit ertrage ich eigentlich überhaupt nicht. Mhm. Und einfach, ich habe nur noch einen einzigen Bekannten und der ist in Australien. Mhm. Einfach alles abzugeben und einfach weg und... Wenn du das gesundheitlich noch kannst, mach es, mach es. Wenn ich das... weiß es nicht, weißt du, ich habe immer noch den Wunschgedanken. Mhm. Lass dich genau beraten von deinen Ärzten, ob das jetzt noch geht. Wenn das irgendwie möglich ist und das dein letzter Wunsch ist, so etwas zu tun, vielleicht ein paar Monate noch in einer ganz anderen Welt zu leben, vielleicht auch noch ein paar schöne Natureindrücke zu erleben und so weiter, dann mach es. Mach es. Ein Wunsch wäre halt ein anderer Wunsch, aber der wird sich nicht mehr realisieren. Es wäre einfach, dass ich die letzten paar Monate, ich muss sagen, mit Abstand der Schicksalsschläge, aber die Zeit, die ich jetzt als sogenannter, in Anführungszeichen, Stiefvater mit dem Jungen verbringen durfte, waren für mich eigentlich die Zeit, die ich nachholen wollte, die ich meinem Sohn schenken wollte. Und es ist für mich einfach, in Anführungszeichen, die schönste Zeit gewesen, die ich hatte. Und Frank, pass mal auf, wir machen mal Folgendes. Wir rufen dich jetzt gleich nochmal zurück. Und dann wird der Peter, mein Psychologe, dir auch noch mal ein paar Worte dazu sagen, zu der Überlegung, nach Australien zu gehen. Ich finde das so spontan eine gute Idee, wenn es irgendwie möglich ist. Er wird seine Meinung dir auch noch sagen. Und ich glaube, wir machen das mal. Wenn wir ein paar Angebote bekommen von Leuten, die gerne vielleicht mit dir noch ein paar Worte reden, gehen wir es mal weiter. Wenn du nicht möchtest, kannst du ja immer noch sagen nein. Aber das Schlimme ist ja, dass du aus deiner Einsamkeit heraus, das ist das Wichtigste, dass du da rauskommst. Vielen Dank. Legst du bitte auf. Okay, danke schön. Wünsche dir alles, alles Liebe. Danke. Tschüss. Tschüss. Jetzt bin ich verbunden mit Katja. Und Katja, ja, ist guten Morgen. 20 Jahre alt. Guten Morgen. Genau. Hallo Katja. Dein Thema. Und zwar, ich habe seit fast einem Jahr einen Freund, mit dem ich eigentlich auch soweit sehr glücklich bin. Mhm. Nur vor knapp zwei Wochen hat er mir eröffnet, dass er einen Bekannten von sich heiraten möchte, damit sie eben hier in Deutschland bleiben kann. Mhm. Das hat mich sehr getroffen. Also er will eine Scheinehe eingehen? Genau. Um zu tricksen, dass die Frau hier bleiben kann? Genau. Er hat mir dann auch ein paar Argumente gesagt, die ich auf eine Art auch verstehen kann, weil er hat finanzielle Probleme. Er hat sich vor zwei Jahren von seiner Frau getrennt, lebt jetzt in Scheidung. Das heißt, also finanzielle Probleme bedeutet, dass er dafür Geld bekommt. Genau. Wenn er das macht, wie viel Geld hat man ihm angeboten? 10.000 Euro. 10.000 Euro. Genau. Mhm. Und Bist du jetzt etwas sauer oder irritiert, grundsätzlich, weil er da eine Ehe eingeht, wenn es auch keine richtige Ehe ist? Oder bist du auch sauer, dass er jetzt eine Sache macht, die strafrechtlich ja nur auch verfolgt werden kann? Er macht sich ja strafbar durch so etwas. Auf einer Art bin ich sauer, auf einer Art bin ich auch etwas irritiert, weil ich komme mit dieser Entscheidung auch selbst nicht klar, weil ich habe ihm gesagt, dass, weil ich kenne die Frau flüchtig und ich konnte sie von Anfang an nicht leiden und das weiß er auch. Und er hat mir dann eben so nebenbei gesagt, was er davor hat, hat mir auch erklärt, warum. Also ich frage es nochmal, Katja, geht es jetzt dein ungutes Gefühl, liegt es daran, dass er jetzt einfach deine Frau heiratet? Warum auch immer? Oder ärgert es dich auch, oder nervt es dich, oder provoziert es dich, dass er etwas Verbotenes tut? Erstens das, weil ich Angst habe, dass er eben erwischt wird. Mhm. Und eben auch, weil ich die Angst habe, dass er sich vielleicht irgendwann mal in die Frau verliebt. Also. Beides auf eine Art. Weil ich kriege öfters mit, dass sie mit ihm flirtet. Mhm. Erwidert er das? Teilweise auch, er meint bei mir, also zu mir, es wäre alles nur Spaß, er würde mit ihr spielen, also diese Flirten, aber ich habe eben die Befürchtung, dass eben aus diesem Geschäftlichen, wie er verstehe. Das nennt, was Emotionales wird. Ihr seid ein Jahr zusammen. Ja. Und diese Scheinehe soll schon in ein paar Wochen geschlossen werden. Ja, kommt drauf an, also er ist ja sich gerade am Scheiden von seiner Frau und ich denke mal, das wird noch ein paar Monate dauern wird. Aber er hat es dir jetzt offenbart, aber offensichtlich ist da auch schon länger sowas in der Planung, ne? Mit dem genau. Mann. Er hat mir das vorher mal erzählt, er hat gesagt, es ist alles nur Spaß. Und vor zwei Wochen haben wir sie zur Arbeit gefahren Mhm. Und dann meinte er so, was ist los? Da habe ich gesagt, ich kann sie nicht leiden. Und hat er gesagt, ja, dann muss ich mit ihr klarkommen, weil Verstehe. Er sie heiraten wird. Was passiert mit dieser Frau, wenn sie nicht heiratet? Weißt du das genau, was dann passiert? Also, ich weiß, hat sie jetzt ein begrenzten Aufenthaltsrecht in Deutschland. Woher kommt sie? Die kommt aus Polen. Aus Polen, mhm. Genau. Mhm. Mhm. Und soviel ich weiß, will sie wohl die Deutsch, also einen Daueraufenthalt haben, mhm. und deswegen möchte sie diese heiraten. Also Katja, wenn ich du wäre, ne, wäre ich fast genauso drauf, wie du drauf bist. Ich wäre auch sauer. Ich wäre erstmal emotional auch etwas irritiert, sagen wir es mal vorsichtig. Mhm. Und zum einen würde ich nicht wollen, dass mein Freund etwas tut, wofür er strafrechtlich belangt wird. Ja, ihm ist es irgendwie wohl nicht klar oder so. Ich habe ihm das auch schon gedacht und dann meint er so, ja, ich weiß nicht, weiß da schon ein paar Tricks. Und naja, das redet man dann immer so. Aber das, ich weiß nicht, wie hoch die Strafen sind, wenn sowas auffliegt. Und die Frau ist ihm, fragte ich jetzt gerade auch, woher kommt sie? Sie kommt aus Polen, das ist ein europäisches Land, wo sie nicht um Leib und Leben bangen muss. Eben. Es ist vielleicht angenehmer, bequemer für sie hierher zu kommen. Darüber müssen wir aber gar nicht reden, über die Beweggründe. Fakt ist, dass es hier untersagt ist, so etwas zu machen, dass es klare Gesetze gibt, dass dein Freund, auch wenn er sagt, das ist alles irgendwie abgeklärt und abgesichert, die Gefahr besteht, dass es auffliegt. Und ich kann auch eigentlich deine Gefühle verstehen, die reine Gefühlsebene. Vor allen Dingen, wenn da auch so ein bisschen schon was in der Luft liegt, dass sie mit ihm flirtet und so weiter. Dadurch entsteht ja nun faktisch eine engere Verbindung, ne, durch die Eheschließung. Und du stehst dann vielleicht plötzlich außen vor. Eben, weil es ist auch das Problem, ich wohne knapp nur 3/4 Stunde von ihm entfernt. Mhm. Und dadurch, durch die Entfernung, wir sehen uns also auch nicht so oft. Mhm. Also wenn es geht, bin ich die Woche über dann bei ihm, wenn es klappt. Und sie wohnt eben bei ihm mit in der Stadt. Und dadurch... Wie alt ist dein Freund? Der ist 32. 32? Ah ja. Genau. Mhm. Bisschen älter als du. Genau. Mhm. Also Katja, ich finde, das ist dein gutes Recht, so zu fühlen und auch so zu argumentieren. Und ich finde auch, dass ein Partner darauf Rücksicht nehmen sollte. Und wenn du sagst, hier, pass mal auf, lieber Freund, ich komme damit nicht klar, aus diesen und diesen Gründen, die du gerade aufgezählt hast, finde ich, dass er davon Abstand nehmen sollte. Ja, er meinte, wir hatten jetzt schon ein paar Mal diskutiert deswegen. Da sagte er, er kann mich nicht verstehen, weil für ihn ist es ein Geschäft, er hat das mit einem Autokauf verglichen. Wenn er ein Auto kaufen würde, würde er sagen, hör mal, das und das möchte ich haben. Ja, aber auch schon schlimm genug, das so zu vergleichen. Dann mach ihm einfach klar, dass das für dich eben alles nicht so lockerflockig ist und es ist kein Autokauf und es gibt Gesetze und es gibt dein Herz. Und wenn er gegen all das verstoßen will und wenn ihm das alles egal ist, dann scheint er ja auch nicht so sehr liebesmäßig an dir interessiert zu sein. Oder er ist eben so scharf auf die 20.000 Mark, die 10.000 Euro. Ja, also bis jetzt habe ich so eben das Gefühl, es geht ihm hauptsächlich um das Geld. Mhm. Also, ich bestärke dich in deiner Haltung, Katja. Mhm. Ich finde, das kannst du richtig gut durchziehen und auch einfordern. Ich würde es tun an deiner Stelle. Das werde ich auch machen. Alles Gute. Okay. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, jetzt bin ich ganz gespannt. Jetzt bin ich ganz gespannt. Gestern hatte ich ein Gespräch mit Michael, 19 Jahre alt, der sagt, dass seine große Leidenschaft Pfähle sind. Jetzt werdet ihr fragen, die ihr heute Abend zuschaut und gestern nicht dabei wart. Hä? Pfähle? Was bedeutet das denn? Ja, der sitzt gerne auf Pfählen. Und ab heute Morgen läuft irgendeine Meisterschaft, wie man das nennt, in Soltau. Da sitzen Menschen, ich glaube 10 Menschen auf Pfählen. Und so auch unser Michael von gestern. Und ich habe ihm gesagt, pass mal auf, Michael, wir unterhalten uns morgen, also heute jetzt gleich, nochmal. Dann sitzt du nämlich auf dem Pfahl. Und da wollen wir mal fragen, wie das auf dem Pfahl so ist. Und jetzt ist er am Telefon. Hallo, Michael. Ja, hallo. Du sitzt tatsächlich auf dem Pfahl. Ja. Ich glaube es ja nicht. Seit genau 13 Stunden und 34 Minuten. Seit 13 Stunden und 34 Minuten. Ja. Sitzt du, wir müssen das nochmal wiederholen. Ich glaube, auf einem, also ein 2,50 Meter hoher Pfahl, ne? So hast du es gestern erklärt. Genau, mit 60 mal 40 Zentimeter Sitzfläche. Ja. Und ja, das mitten im Heidepark, Alter. Mit 10 anderen Leuten, ne? Genau. Und du bist Pfahl Nummer 8. Genau. Wie fühlst du dich im Moment? Wie soll ich sagen? Also es ist eine ungewohnte Situation natürlich. Kann man so sagen, ja. Es ist, ich habe ja gestern angerufen, als ich im Hotel war. Ja. Und ich war natürlich gestern Abend sehr aufgeregt, habe auch sehr wenig geschlafen. Ja. 3-4 Stunden. Und also wie ich mich jetzt fühle, es ist natürlich nicht besonders spannend hier oben, ne? Mhm. Und ich habe auch den ganzen Tag fast nur telefoniert und also du hast, das müssen wir erklären, du hast mit oben auf dem Pfahl ist ein Telefon installiert, ne? Ja, genau. Ja. Und dann hat man ein bestimmtes Guthaben von 75 Euro im Monat. Ja. Und dieses Guthaben kann man abtelefonieren. Ja. Ja, und das habe ich halt gemacht, weil ich denke mal nicht, dass ich hier im Monat sitzen bleibe und dann... Verstehe. Ne? Du sitzt, erklärst uns doch nochmal, oder denjenigen, die gestern nicht dabei waren, es gibt keine Möglichkeit, sich anzulehnen, ne? Nee, gar nicht. Du sitzt auf diesen 40 mal 60 Quadratzentimetern. Ja, genau. Und hast die Beine baumeln oder... nee, da sind so... eine Abstütze, ne? Ist da ist so eine kleine Leiter, die da, wo man auch hochklettert. Ja. Und da kann man sich halt an den Stufen abstützen mit dem Bein. Also sitzt jetzt ganz, ganz gerade da? Ich habe mein linkes Bein über das rechte geschlagen. Ah, also ein bisschen leger. Ja, aber eben tatsächlich ich es halt runterbaumeln und dann manchmal sitze ich mich in Schneidersitz, je nachdem. Der nächste Mann oder Frau, der auf dem Pfahl sitzt. Ja, das ist Nummer 6. Das ist Nummer 6. Wie weit ist der auseinander von? Wie weit seid ihr auseinander? Wir ungefähr ja, so 2 Meter. 2 Meter. Gibt es auch dürft ihr untereinander reden? Ja, natürlich. Das dürft ihr. Ja, mhm. Wir können uns dann auch zu einem anderen hindrehen. Aber ich muss jetzt ein bisschen leise sprechen, weil halt viele von denen schlafen, ne? Die schlafen im Sitzen. Ja, ja, das ist irre. Ich kann nicht schlafen im Sitzen, ne? Und ich könnte das, glaube ich, auch nicht. Ich möchte es auch gar nicht probieren, ehrlich gesagt. Es gibt ja wirklich, dieser Weltmeister zum Beispiel vom letzten Jahr, wie der da sitzt, das ist so witzig. Also wie hat man sich das vorzustellen? Ist der so nach vorne zusammengesunken irgendwie so? Ja, der richtig nach vorne gebeugt, hat ein Kissen. Ich übe das, du kannst mich ja nicht sehen. Ich versuche das mal gerade hier. Ich sitze und... Aber da hätte ich immer Angst, wirklich, dass ich irgendwie so umkippen würde und schwuppdiwupp würde ich unten liegen. Ja, man muss überlegen, ne? Der hat ja schon letztes Jahr 184 Tage am Stück da. Unglaublich. Und auf diesem Pfahl gesessen. Unglaublich. Aber du hast ja gestern erzählt, dass wenn man runterfällt, das ist unten irgendwie abgepolstert, ne? Da sind Stroh oder sowas. Und unten, also auf dem Boden ist Stroh und dann liegen jetzt für die Nacht da so Matratzen, da kann man runterfallen und da landet man weich. Ist da Licht im Moment auch? Ja, so ein Flutlicht, weil das Guinness Buch der Rekorde, überprüft das auch, weil ja. Wenn der Weltrekord hier gebrochen wird, dann steht das natürlich auch da drin in dem Buch. Und der Weltrekord liegt bei wie vielen Tagen? 184 und man muss jetzt wohl 195 schaffen, also bis zum 26. November muss man... Unglaublich. Muss man hier bis zum 26. November auf dem Pfahl sitzen. Ja, genau. Um den Weltrekord zu brechen. Das und das Licht ist halt da, damit das Buch der Rekorde halt das alles aufnehmen kann auf Videokamera, dass nicht geschummelt wird. Ne? Ja. Damit nicht einer irgendwie sich irgendwas auf die Platte legt und dann einfach hier den Heideparkseiter rumrennt. Ja, ja. Also da sind also sonst keine Aufpasser. Doch, die sind schon da, aber es kann ja auch mal sein, dass die das übersehen. Hier sind Tag und Nacht, also in der Nacht sind hier 2 Leute und die, wenn du Hunger hast, dann sagst du denen Bescheid, dann bringen die dir was und zu trinken und so weiter. Ach, die klettern dann hoch und bringen die. Die reichen dir das hoch, das geht schon. Also die klettern 1-2 Stufen hoch und dann reichen sie das rüber. Was gibt's denn da so für Köstlichkeiten? Kann man sich aussuchen, die bringen dir das dann hin auf den Fall. Also ihr müsst da nicht darben. Es gibt zu trinken und zu essen, so viel wie wollt. Ja, alles nur vom Besten. Nur vom Besten. Die haben hier im Restaurant sehr, sehr gutes Essen und... Aber kein Bier und so? Wein. Nein, Alkohol darf man nicht trinken. Sind das eigentlich nur Männer, die da sitzen? Ja, letztes Jahr war eine Frau dabei, aber dieses Jahr nicht. Die hatte dieses Jahr keine Lust. Also die Mädchen sitzen nicht so gerne auf Pfählen? Keine Ahnung, ich bin kein Mädchen. Aber wie du vorhin schon sagtest, du meinst, Michael sitzt gerne auf Pfählen. Also das ist jetzt nicht so, dass es irgendwie so eine Leidenschaft bei mir ist oder dass ich seit meiner Kindheit von Pfählen träume oder so. Das ist nicht so. Das war einfach nur so eine verrückte Idee. Ja. Und von der du eigentlich auch gar nicht viel hast, außer den Spaß an der Freude, ne, und am Mitmachen. Genau. Denn du wirst wahrscheinlich kein Weltmeister werden. Nein, na Quatsch, nein. Und also, ich rechne damit, dass es so, ich sage mal, mit 24 Stunden wäre ich schon voll zufrieden. Ne? Ich finde 13 Stunden schon eine tolle Leistung, muss ich dir sagen. Also wenn ich 24 Stunden schaffe, dann muss ich mal gucken, was ich mache. Aber ich Ich hoffe, dass es dass ich halt bis 11 Uhr morgen. Ah nee, ich muss ja länger als 11 Uhr, weil wir haben ja alle 2 Stunden Pause. Genau, ihr habt alle 2 Stunden Pause von 10 Minuten, sagst du, ja. Ja, um Punkt 2 klingelt hier die so eine Tröte und dann können wir uns bewegen, auf Toilette gehen, was ja. Das ist ja auch wahrscheinlich ein süßes Bild, ne? Um Punkt 2 klingelt und dann alle runter von den Pfählen. Ja, genau, und bewegen. Bewegen und gehen auf die Toilette wahrscheinlich. Ja, genau. Und quatschen ein bisschen mit den anderen und dann 10 nach 2, wieder alle nach oben. Ja, und wenn man eine Sekunde zu spät kommt, ist man disqualifiziert und man kann nach Hause fahren. Wird ganz streng kontrolliert alles. Ganz, ganz streng. Ja. Also wenn man jetzt auf diese Platte, wenn ich jetzt aufstehen würde, wenn ich jetzt einfach mal, ne, wenn ich jetzt aufstehen würde vom Fall, würde sofort ein Signal ertönen und dann wäre ich disqualifiziert. Ich meine, das sind erst 13 Stunden, die du jetzt hinter dir hast und du hast viel telefoniert, aber dennoch stelle ich mir das, wenn man das jetzt länger macht und du kannst dir jetzt sicher schon auch ein Bild davon machen, wie das ist, doch sehr langweilig vorher. Ja, ja, ne? Natürlich. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe manche eben oder vorhin, bevor da einer eingeschlafen ist, der meinte so, ah, oh, noch über 4000 Tage und ich habe ich nur gedacht, verrückt. 4000 Stunden. Ja, 4000 Stunden, ja. 4000 ja. Stunden, da habe ich nur gedacht, oh Gott, ne? Darf man sich dann was zu lesen damit hochnehmen? Ja, ja, ich habe 3 Bücher habe ich mir mitgenommen. Nämlich, sag ein Buch. Ein Buch, das hatte ich schon mal gelesen, sehr schönes, das ist. Ich weiß den Titel gar nicht. Moment. Ich habe es vorhin angefangen. Buch, Was die Nachtigall stört. Was die Nachtigall stört? Nee, wer die Nachtigall stört. Wer die Nachtigall stört. Habe ich schon mal gelesen und ist von Harper Lee. Ein sehr schönes Buch. Aber ich will jetzt keine Werbung machen. Ja, es ist auch überdacht. So ein Schirm steht da, ne? Hast du gestern erzählt. So ein 8-Sonnen- oder Regenschirm über euch. Ja, den habe ich jetzt ganz runtergemacht und jetzt kann man eigentlich nur noch meine Beine sehen. Achso, jeder hat so seinen eigenen Schirm dafür, für seinen Pfahl. Ja, das ist so ein Schirm, so, ein Riese, so wie er im Eiscafé steht. Ja, und den kannst du dann für dich bedienen, dann bedient jeder für sein eigenes. Ja, man kann ihn runternehmen, man kann ihn abmachen. Ja. Und weißt du was? Na? Ich habe gestern ja auch die Adresse gesagt, ne, wo man das sehen kann mit der Webcam. Und dann kam heute ein Mitarbeiter vom Heidepark an und hat mir einen ganzen Haufen E-Mails in die Hand gegeben. Das ist unglaublich. Und alle so, ja, viel Glück, Michael, und so, alle die Zuhörer von gestern. Wir können es ja nochmal sagen, das hieß www.fahlsitzen.de, ne? Ja, genau. Und jetzt ist der Steckbrief auch ausgefüllt, da ist auch ein Foto von mir, da kann man mich dann auch sehen. Also Michael, wir drücken dir die Daumen, dass du dein Ziel, nämlich die 24 Stunden schaffst. Mhm. Und dann hast du viel zu erzählen, kannst deinen Enkeln mal erzählen, ich habe 24 Stunden auf dem Fahrrad gesessen. Ja. Und grüß mal da den Supercrack, der den Guinness-Buch-Rekord schaffen will und wir drücken ihm natürlich auch die Daumen. Gut, ich habe nicht so viel mit dem zu tun, also. Na gut. Der viel Glück. Der ist zu sehr konzentriert auf die Sache. Also er macht den ganzen Tag Sport auf dem Fall und so. Achso, der konzentriert sich jetzt schon ganz, um seine Kräfte zu sammeln. Der putzt sich die Zähne da oben und so weiter, also damit er die Pausen richtig nutzen kann für Sport. Also der macht das auch wirklich durch, ne? Und der wird hier wahrscheinlich noch Weihnachten verbringen, denke ich mal. Ja, das werden wir sicher alle im Fernsehen noch sehen, wenn der das geschafft hat. Ja. Ne? Ja. War also, halt auch genug da, Fernsehen und Radio. Glaube ich, ja. Also, okay. Gute Nacht und fall uns nicht vom Pfahl, ne? Ja, ich bleibe jetzt erstmal wach, weil um 4 Uhr kommt ein Team von Stern TV und die wollen hier Aufnahmen machen von den Sitzen. Das ist ja ein Medienrummel bei euch da. Ja, die wollen gucken halt, wie die Leute schlafen, ne? Verstehe, würde ich auch gerne gucken. Aber ich kann nicht schlafen, von daher warte ich, bis die kommen, dann gucke ich mir mal an, wie die drehen und so. Michael, toll, toll, toll. Ja. Tschüss. Ja, schönen Abend noch. Tschüss. 1.42 Uhr und 9 Sekunden, eine kleine Pause. Sekunden, hier ist Radio 1 Live, das WDR-Fernsehen mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Wir haben eine freie Themennacht und das heißt, ihr könnt mich anrufen zu jedem Thema, über das ihr gerne mit mir reden wollt. Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Hinweis auf morgen, morgen ist wieder Themennacht, Themenabend. Morgen heißt unser Thema, ich denke nur an meinen Körper. Wer von euch ist so drauf? Wer von euch denkt in welcher Hinsicht auch immer, nur an seinen Körper. Und noch ein Hinweis, übermorgen, also in der Nacht von Freitag auf Samstag, fällt diese Sendung aus, sowohl im Radio als auch im Fernsehen. Jetzt bin ich verbunden mit Corinna und Corinna ist 38 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Corinna. Um was geht's? Ja, ich habe also ein ziemliches Problem. Seit 3 Jahren lebe ich in einer Beziehung mit einem sehr lieben Mann. Mhm. Und ich habe vorher in einem Wohnheim gewohnt und bin vor 2 Wochen mit meinem Freund zusammengezogen. Kurze Frage, was für ein Wohnheim war das? Ja, es ist ein Wohnheim für psychisch Kranke. Ich bin psychisch krank. Mhm. Was für eine Krankheit hast du oder hattest du? Kann man das so... Nee, ich hatte. Ich bin chronisch krank. Das heißt, ich werde wahrscheinlich diese Krankheit mein Leben lang behalten. Kannst du die ganz einfach kurz erklären, was das für eine Krankheit ist? Ja, also, wie soll ich sagen? Erstmal habe ich Psychosen. Mhm. Das ist so eine Art Realitätsverlust. Ja. Da lebe ich dann in einer eigenen Welt. Mhm. Aber das kriegen die Ärzte wunderbar hin. Dann gehe ich für 6 Wochen ins Krankenhaus, werde medizinisch eingestellt und nach 6 Wochen geht es dann wieder wunderbar. Das heißt, eingestellt mit Medikamenten. Richtig. Ja. Und die muss ich nach dem Krankenhausaufenthalt auch weiternehmen. Und dann habe ich Schizophrenie. Und ja, ich weiß nicht, ist das ein Begriff? Ja, aber sag es nochmal, vielleicht, weil viele Leute denken, das ist so eine Persönlichkeitsspaltung, das ist es ja eigentlich gar nicht. Nee, das hieß das früher schon mal. Ganz genau, so hat man das früher immer beschreib es kurz, was es ist. Das ist, also ich sag mal, Symptome davon, richtig erklären kann ich das auch nicht. Das ist zum Beispiel, wenn jemand meint, aus dem Fernseher, der spricht zu einem oder das Radio würde zu einem sprechen. Oder man hört Stimmen, die offensichtlich von außen gar nicht da sind. Ja. Sowas. So, daran leidest du auch. Ja. Aber das ist im Moment irgendwie auch so im Griff, dass... Das habe ich voll im Griff. Ja, wie geht das auch mit Medikamenten? Ja. Ja, alles mit Medikamenten. Ja. So, jetzt hast du einen netten Freund, seit 3 Jahren, sagst du, bist du mit dem zusammen und du bist aus dem Wohnheim raus und wohnst jetzt mit ihm auch zusammen. Ja, und das muss ich erklären, ich habe das extra erwähnt, weil es ist also so, ich habe ein sexuelles Problem mit meinem Freund. Und das ist so geartet, dass ich... seit einem halben Jahr läuft bei ihm gar nichts mehr. Und wo ich im Wohnheim ging, da ging das irgendwie einigermaßen. Aber wo wir jetzt zusammenleben und wir jede Nacht im Schlafzimmer verbringen und so weiter, ist es unerträglich für mich geworden. Du hast überhaupt gar keine Lust mehr mit ihm zu schlafen? Nein, nein. An mir liegt es nicht. Mein Freund kann das nicht mehr. Ach so, ach so. Das heißt, für ihn war es einfacher, als du im Wohnheim gewohnt hast noch, als denn jetzt im gemeinsamen Schlafzimmer? Ich erzähle das nochmal. Also, wir haben, also seit einem halben Jahr läuft bei uns gar nichts mehr. Ja. Und wo ich im Wohnheim war und nichts mehr zwischen uns lief, da konnte ich besser damit umgehen. Und seit 2 Wochen wohnen wir in einer gemeinsamen Wohnung. Und da ich jetzt mit ihm im gleichen Schlafzimmer bin, wie das normal ist in der Partnerschaft, und da ist das eben so, ich liebe diesen Mann sehr und möchte mit ihm auch schlafen. Also, aber er kann nicht mehr. Ja, also ganz klar gesagt, du hättest schon noch Lust und nach wie vor Lust, aber er möchte nicht mehr, er kann nicht mehr. Richtig. Erklärt er dir das, woran das liegt? Hat er so eine Idee? Ja, also er bekommt auch Medizin und es ist ein medizinisches Problem, denke ich mal. Ach so, also es liegt doch nicht daran, dass ihr jetzt da so eng aufeinander kluckt. Nein. Sondern es hat andere Hintergründe. Ja. Warum bekommt er denn Medizin? Er hat die gleiche Krankheit wie ich. Habt ihr euch denn in dem Wohnheim auch kennengelernt? Nein. Nein. Hat er früher alleine gewohnt? Oder ja. Auch, ja, er hat alleine gewohnt. Ja, aber dann wäre das doch eigentlich ein ganz klarer Fall, dass ihr das mit euren Ärzten besprecht. Ja, aber das Problem ist das, dass er, weil wir schon so lange krank sind, schon verschiedene Medizin durchhaben. Auf gut Deutsch, es bleibt nicht mehr viel übrig. Und es könnte sein, dass das so ist, dass die Nebenwirkungen bei meinem Freund, wenn er auf eine andere Medizin wechselt, so stark sind, dass, Moment, jetzt habe ich einen Faden vor, ich bin ein bisschen aufgeregt. Nein, ist aber auch verständlich, dass es einfach da große Komplikationen geben könnte. Ja, aber wenn es zu große Komplikationen käme, dass also mit dem Sex es besser würde, aber ihm Seele schlechter gehen würde. Aber das sind ja so Mutmaßungen. Das wäre doch eigentlich sehr sinnvoll, wenn ihr das mit einem Arzt eures Vertrauens mal so ganz klar und ganz offen auch besprechen würdet. Weil ich bin ja kein Mediziner, ich weiß ja nicht, welche Medikamente man da am besten kombiniert und was man weglässt und was man dazu tut. Das ist ja wahrscheinlich ein sehr kompliziertes Verfahren bei euch beiden, wenn ihr beide diese Krankheit habt und beide werden mit Medikamenten behandelt. Da ist der Arztgang, glaube ich, das Allerklügste zuallererst. Ja, aber was ich mit dir besprechen wollte, warum ich auch anrufe, ist, ich habe auch schon mit meinem Arzt gesprochen, beziehungsweise mein Freund hat auch schon mit dem Arzt gesprochen und die meinten, sie könnten zwar medikamentös vielleicht was versuchen, aber es könnte genauso sein, dass da nichts mehr zu machen ist. Ach, das haben die schon so gesagt? Ja. Das heißt, es bleibt jetzt ein Risiko, wenn die das machen. Ja, und die Sache ist die, und wenn ich Pech habe, er versucht verschiedene Medizin, zwei, drei noch aus, und wenn das dann nicht klappt, und dann könnte das sein, dass diese, wie soll ich mich jetzt ausdrücken, das sexuelle Verlangen bei meinem Freund, dass das nach wie vor einfach nicht mehr da ist. Das kann uns passieren. Ist das denn so auch sehr belastend für eure Beziehung, oder? Ja, natürlich. Ja. Also bei mir ist das so, ich weine zum Beispiel. Und ich kriege Wutausbrüche und ich bin verzweifelt und mein Freund bekommt das mit und er tröstet. Und er hat mir auch gesagt, dass ihn das auch belastet, dass ich dann so fertig bin. Ne? Aber eure Beziehung steht jetzt deshalb nicht auf dem Spiel. Oder könnte das sogar irgendwie dazu führen, dass du Angst hast, dass ihr euch trennt deshalb? Wir sagen mal so, Domian, es ist so, dass ich liebe meinen Freund so sehr, und da möchte ich auch irgendwie sexuell auch irgendwie, dass das da, dass ich das ausleben kann. So, und ich kann das nicht die ganze Zeit unterdrücken. Das ist für mich ein totaler Druck. Ich sehe ihn jeden Tag, ich begehre ihn und es läuft nicht. So, Corinna, jetzt muss ich dir wirklich ganz ehrlich sagen, dass ich da sehr überfordert bin bei diesem Problem, weil es eben auch ein sehr kompliziertes medizinisches Problem ist. So dass ich das jetzt wirklich unbedingt an meinen Psychologen delegieren möchte. Wie ihr euch am besten jetzt miteinander verhaltet, auch gegenüber den Ärzten. Vielleicht kann man das ja doch nochmal durch ein eingehendes Gespräch versuchen zu klären. Es muss ja irgendein Weg jetzt gefunden werden, dass ihr auf jeden Fall in eurer Beziehung wieder glücklich werdet. Genau. Das ist ja das Ziel, was angestrebt ist. Genau. So, und da wollen wir hoffen, dass wir, das heißt auch jetzt mein Psychologe im Hintergrund, dir und euch ein bisschen behilflich sein können. Ich kann es jetzt nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist zu kompliziert. Okay. Ne? Du legst auf, wir rufen gleich nochmal an, das heißt Peter ruft dich an. Ja. Alles Gute und grüße deinen Freund herzlich von mir. Ja, und ich wollte sagen, kann ich ein Autogramm haben? Klar, der Peter schreibt gleich deine Adresse auf und dann schicken wir es dir. Alles klar. Tschüss. Tschüss. Sabine, 39 Jahre, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo Sabine, dein Thema. Ja, Domian, ganz zufällig. Das Thema, was eben dran war, ich hatte mich heute gerade mal durchgerungen, nur bin ich doch nicht die Einzige mit dem Problem. Nämlich, genau jetzt? Ich kann nicht mehr. Pass auf, Domian, ich bin seit 11 Jahren mit meinem Partner zusammen, also wir kennen uns seit 11 Jahren. Habt ihr Kinder? Nee, ich habe aus der ersten Ehe, genau. Und, aber ihr lebt, wohnt zusammen? Wir haben 97 geheiratet und hatten auch einen ganz tollen Verkehr, lief alles wunderbar mit allen Spielereien, mit allem, was es so gibt, Neckereien, haben wir uns alles zugelegt. Und dann im September 98... weiß ich noch, am 4. September 98, da haben wir das letzte Mal miteinander geschlafen. Mit einem Mal ging bei mir nichts mehr. Ich empfinde nichts mehr, Domian. Empfindest du nur... Mein Partner noch lieb, ja. Nein, empfindest du sexuell nur für deinen Freund nichts? Oder hast du überhaupt keine sexuelle Lust mehr? Auf gar nichts mehr. Nee. Das heißt, du befriedigst dich auch nicht selbst? Nee, ich habe es mal probiert, ging nichts. Und ich war da schon vor 2 Jahren beim Frauenarzt, habe mal so ein Hormon, also da ist erstmal alles Rotscher, aber hier der Hormontest hat ergeben, dass ich ganz, ganz viele männliche Hormone habe. Mein erster Gedanke war, jeden Morgen hoffentlich wächst mir jetzt nichts. Ja. Aber die hatten mir dann auch so eine Hormonbomben gegeben, aber Du hast es nicht eingenommen? Doch. Aber nicht bewirkt. Ein paar Kilo zugenommen habe ich. Keine Auswirkungen auf die sexuelle Lust. Nee. Aber ich meine, das war ja schon mal irgendwie ein Warnsignal, dass der Hormonspiegel nicht in Ordnung ist. Nee. Domian, jetzt muss ich dazu sagen, ich bin auch Frührentnerin. Wir hatten uns ganz früher mal über das Thema Einsamkeit unterhalten. 8 Wochen ungefähr, ja. Wo ich sagte, ich bin so ein bisschen eingeengt. Mein Partner, der hier im Rollstuhl teilweise sitzt. Und ja, ich habe früher auch Medikamente genommen, muss ich sagen. Und da hatte ich auch die Schuld dran gesucht. Aber wie gesagt, ich habe die jetzt auch soweit abgesetzt. Daran kann es eigentlich nicht liegen von Arzt. Hast du denn deinem Arzt, deinem Frauenarzt auch von diesen Medikamenten erzählt? Ja, der weiß alles. Ja, und wir sind auf eine, ich bin jetzt auf eine ganz, ganz leichte Antidepressiva, mehr auf Pflanzenbasis, weil diese ganzen Bomben, die hält der Körper ja auch nicht aus. Nachdem, also daran kann es nicht liegen. Nachdem du die Hormone genommen hast, die der Arzt dir aufgeschrieben hat, ist danach nochmal eine Untersuchung gemacht worden, wie der Hormonspiegel jetzt ist? Es steht jetzt am Ende des Monats an. Aber wie gesagt, das ist ja schon mal wichtig jetzt, ne? Was da rauskommt. Ja, naja, das dauert ja auch wieder Wochen, die Auswertung. Dazu muss ich sagen, Domian, bei mir waren, ich hatte auch erst die Ursachen gesucht, dass in meiner Familie sind in den letzten Jahren, also ganz enge Familienmitglieder, fünf hintereinander verstorben, also jedes Jahr jemand. Und da dachte ich erst, es wird daran, aber das liegt nicht daran. Das habe ich im Prinzip, ich habe auch die erste Zeit geweiht. Das kann natürlich auch eine Auswirkung darauf haben, dass man... Jetzt lass mich aber auch nochmal fragen, Sabine. Du sagst, da ist jetzt seit 1998 ist gar nichts mehr gelaufen zwischen mir und meinem Mann. Ich habe selbst auch gar keine sexuelle Lust mehr. Leidest du und leidet ihr darunter? Wir reden nicht drüber. Würde dein Mann denn gerne mit dir schlafen? Ich nehme an, ja. Warum redet er nicht darüber? Er hat das eigentlich, wir reden einfach nicht drüber, es ist ein Tabuthema. Und früher, da hat man sich ja auch mal guten Morgen, Küsschen und so, nicht? Wir drücken uns mal, wie alte Kumpel. Wie, ihr sagt nicht guten Morgen und Küsschen und so? Na, da war es ein leidenschaftliches Küsschen. Jetzt, es gibt auch keine Kuschelei, keine Zärtlichkeiten zwischen euch, gar nichts mehr. Nein, nicht mal Petting oder irgendwie. Wie erklärst du dir das, dass das ein Tabuthema ist, dass ihr Angst habt, darüber zu reden? Ich weiß es nicht. Ich schäme mich, weil ich mich vielleicht auch egoistisch, ich denke, ich bin egoistisch meinem Partner gegenüber, ja. Hast du ihm auch nicht einmal erzählt, dass du jetzt beim Arzt warst, dass die Hormonbehandlung... Das weiß er. Darüber haben wir geredet, aber dann war das Thema auch wieder weg. Also ich finde, dass es ganz wichtig ist, wenn man du hast gesagt, 11 Jahre, ne, seid ihr zusammen, dass da so viel Vertrauen und Offenheit da sein muss, dass man sich als Partner... Das ist doch was ganz Wichtiges zwischen euch beiden. Ja, ich getraue mich dann auch nicht so. Ja, aber was ist denn schlimm daran, das zu sagen? Außerdem bist du auch willens und du tust ja auch was, um das vielleicht zu verändern. Du gehst zum Arzt, du nimmst das ein, du lässt den Hormonspiegel nachprüfen, gehst jetzt wieder hin, du lässt dich ja nicht hängen. Das ist doch schon mal wichtig, wenn du das deinem Mann alles so auch erzählen würdest. Und es wäre für dich ja auch interessant und wichtig zu erfahren, wie er sich fühlt im Moment und wie er damit mit der mangelnden Sexualität umgeht. Ich kann ja nicht mehr sagen, ob er sich jetzt selber befriedigt, weiß ich nicht. Er ist zum Beispiel um 10 ins Bett und ich sitze jetzt hier bis Samstag. Wie alt ist dein Mann? Er wird 52 und ich werde jetzt nächsten Monat 40. Gut, aber ihr seid ja noch relativ junge Leute. Also, dann ab 40 werden sie 40, dann müsste es erstmal Deshalb, das ist ja nur keine Perspektive für die nächsten Jahre. Aber ich finde das wirklich, ich weiß damit gar nicht jetzt so umzugehen. Ich finde, der allererste Schritt ist... Thema, ja. Ich finde, der allererste Schritt ist, du musst mit deinem Mann reden. Und wenn es dir noch so peinlich ist, du musst mit ihm drüber reden. Das ist irgendwie bei uns ein Tabu. Über allen Mist können wir reden. Ja, also Grund genug, dieses Tabu zu brechen jetzt. Punkt 2 ist, ich bin gespannt auf die neue Untersuchung, die neue Hormonuntersuchung. Ich werde dich informieren, du. Ja, genau, wie das ausgegangen ist. So, dass man zumindest diese körperlichen Sachen schon mal abklärt. Und dann würde ich euch auch dringend raten, vor allen Dingen, wenn du erfährst, ob dein Mann da sehr drunter leidet. Vielleicht leidet er ja wirklich sehr drunter. Du leidest nicht so drunter, weil du das Bedürfnis nicht hast. Er ist so ein harter Kerl nach außen, ob ich niemanden nenne, ist er doch. So, dann wäre es sicherlich für euch auch sehr, sehr, sehr gut, wenn ihr mal 1, 2, 3 Stunden mal zu einer Eheberatung gehen würdet. Das hatte ich ihm vorgeschlagen, das möchte er nicht. Ja, eins nach dem anderen. Redet ihr beide erstmal. Und aus dem Gespräch heraus kann sich ja dann auch entwickeln, irgendwie so eine Einsicht, nee, pass mal auf, wir müssen da eine dritte neutrale Person mit hinzunehmen. Du hast gerade so gesagt, so beiläufig dein Mann, der auch im Rollstuhl sitzt. Ist er auch sehr krank, oder? Ja, er hat er sitzt noch teilweise, das hatte ich schon mal gesagt, er kann im Prinzip nur 100 Meter laufen und dann ist er fertig, da hat er einen Knochenzerfall und schon keine Kniescheiben mehr und... Ach so, so. Ja, ja, das ist ganz toll. Dieses wiederum schlägt sich aber eigentlich nicht auf die Sexualität. Nee, das hat er ja damals schon gemacht. Das heißt, also eigentlich müsste er schon große Lust haben. Ne? Da gibt es auch Stellungen, da muss der Mann nicht da mit dem Knie hantieren. Absolut, ja. Genau. Aber dann kann man sich ja wirklich vorstellen oder man kann das ermessen, was das für den Mann bedeutet. Seit 98 ist kein Sex mehr gelaufen. Und er weiß gar nicht warum. Nee, ich kann mich gar nicht in seine Lage versetzen. Guck mal, das Schlimme ist ja, dass er vielleicht auch grübelt darüber, dass er denkt, die will mich nicht, weil ich krank bin. Ja, oder dass ich denke mal, dass er denkt, ich ekel mich vor ihm. Das sowas, ist aber ja. Gar nicht. Ja, nee, so, und das muss man seinem Partner doch alles erzählen. Genau, da werden wir uns bestimmt mal hinsetzen und ich werde dich mal informieren, was rausgekommen ist. Ja, ja. Ja, ich sehe, deine Sendung geht zu Ende. Ja. Ja, lieber Domian, ich wollte dir noch was sagen, dass deine Sendung super ist. Ich danke dir. Das weißt du selber. Ich danke dir sehr. Und weißt du was? Na? Wenn ich richtig viel Knete hätte, ja, dann würde ich dich und dein ganzes Team und deinen Partner sogar adoptieren. Das ist ja sehr, sehr süß, ja, und sehr lieb von dir. Also ich wünsche dir für dich, für deine Ehe alles Gute. Ja. Redet miteinander, geht zum Arzt und halt mich mal auf dem Laufenden. Ja, okay, du hast mir trotzdem sehr geholfen. Alles Liebe, Sabine. Und so, tschüss. Gute Nacht. Ja, tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute Nacht. In der Technik war Leo Scholten und morgen haben wir eine Themennacht. Das Thema heißt, ich denke nur an meinen Körper. Wenn ihr so drauf seid, das kann bedeuten, dass ihr sehr eitel seid, dass ihr sehr narzisstisch seid, dass ihr aber auch krank seid und deshalb immer an euren Körper denken müsst. Es gibt vielerlei Ursachen, weswegen man das so sagen kann, ich denke nur an meinen Körper. Oder vielleicht habt ihr Angst vorm Älterwerden und guckt euch jede neue Falte und jede Schrumpelecke in der Haut, im Gesicht an. Wie auch immer, wenn ihr mit mir über dieses Thema reden wollt morgen, dann ruft an, ab 0 Uhr sind wir erreichbar. Um 1 geht's los, hier im Radio, bei 1 Live und im WDR Fernsehen. Ich denke nur an meinen Körper. Schöne Nacht, gute Nacht, bis morgen.